Welcome to our record. In order to fully understand the information recorded here, it is necessary that you follow along in your Beatnik annual oral instruction manual. Where's Oro? Right there. Please begin on page one. As I sit and close my eyes, there's peace in my mind, and I'm hoping that you'll find it too. And these feelings in my heart, I know are meant for you. Die Beatniks aus San Francisco begannen die zweite Soundcheck-Stunde mit musikalischen Miniaturen, mit dem verbalen Willkommensgruß ihrer ersten und meines Wissens einzigen LP. Heute sind aus der Band die Disposable Heroes of Hypocrisy hervorgegangen. Auch bei ihnen geht es wie bei den Beatniks um Zeitkritik und Politik. Die Eröffnungsnummer der Beatniks-LP forderte ja auch die Hörer auf, allerdings mit einer ganzen Portion Selbstironie, das beiliegende Textheft genau mitzulesen. Ganz ohne doppelten Boden versicherten danach die Beach Boys ganz ausdrücklich, dass ihre Musik und ihre Gefühle der 68er LP für die Hörer gedacht sei. Meant for You stand am Anfang der LP Friends. Einleitungs- oder Vorstellungsnummern haben auch ihre Tradition bei Live-Konzerten. Bei Soul-Konzerten kündigt gern ein wortgewaltiger Ansager die Stars der Show an. Und bei Ike und Tina Turners Konzert in der Carnegie Hall folgt dann auch ein Zwei-Song-Medley zum ersten Auftritt der Hauptattraktion. Damit ist diese Reise durchs musikalische Lilliputland aber noch lange nicht zu Ende. Thank you very much. And at this time, ladies and gentlemen, we'd like to present the star of the Ike and Tina Turner Review. The young lady who brings you her latest album on the Liberty United Artist recording label entitled Working Together. With such tunes as Working Together, Oop Oop A Doo, Proud Mary, Goodbye So Long, Funkier Than a Mosquito's Tweeter, and many, many more. Right now, ladies and gentlemen, let's bring the iCats back with a warm round of applause, along with the star of our show. She's known as the hardest working young lady in show business today. Ladies and gentlemen, Miss Tina Turner. Thank you. And thank you very much. Okay? Okay. Well, now. Immigrants. For information about this new law, press 1. Die seltsam abgespaceden Gitarrenklänge nach der Ike & Tina Turner Soul Revue kamen zunächst von der äußerst interessanten CD Guitarists, die letztes Jahr erschienen ist. 26 Gitarristen und Gitarristinnen aus der Hardcore- und Avantgarde-Rock-Ecke haben speziell für diese Platte neue Stücke produziert. Kim Gordon, Lee Rinaldo und Thurston Moore von Sonic Youth zum Beispiel. Eben waren die Ouvertüre von Sonic Boom zu hören. Hinter Sonic Boom steckt unter anderem ein ehemaliges Mitglied der Spaceman 3 und Musik von Helios Creed war zu hören, bekannt von Chrome. Er brachte die Gitarrenexkursion, die in kurzwellenartigen Radioklängen endete. Von einer Duo-LP des Wuppertaler Gitarristen Hans Reichel mit dem Schweizer Vedi Gysi stammten die Impressionen von Reichels Japan-Aufenthalt. Und schließlich ging es bei den Disposable Heroes of Hypocrisy um die verschärften Einwanderungsbestimmungen in den USA. Hip-Hop ist eine weitere Musikrichtung, die gerne mit Collagen aus schnell wechselnden Klängen spielt. Manche Stücke sind dabei selber nur weniger als eine Minute lang. Auf vier Häppchen verteilt kommt zum Beispiel die Nummer Life and Perspectives von der bislang letzten Urban Dance Squad LP daher. Maxim's. That's where Fifi is. I'm going to Maxim's and nothing can stop me. Yes. I'm going to Maxim's. Back that shit, homie! Light as a rock. Cooper is just rocking it. Rocking it. Keep on rocking. Rock's the best. Rocking music. Cooper is the king. Rock and roll. Rock this world for you. King and rock. I want body, body, rock, body, body, rock. You are not rocking with the best. I'll put this together too. Rock the house, Maka. Rock! Loveliness of Paris seems somehow sadly gay. Thank you very much. You're really wonderful and very lucky for us this summer. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going back to my city by the bay. Nach Urban Dance Squad war zunächst Filmmusik von John Cale zu hören. Danach Maurice Chevalier und Musik aus einer Filmversion von Franz Lehars Operette Die lustige Witwe. De La Soul mischten dann wild Fetzen neuerer populärer Musik zusammen und die Bonzo Dog Band machte sich schließlich noch über ölige Entertainer lustig. I Left My Heart in San Francisco, ein Stück von ihrem 67er Album Gorilla. In der ersten Stunde gab es ja schon einen durchaus ernst gemeinten Werbesong von Cream für schwedisches Bier. Es ist jetzt auch im Deutschlandfunk noch einmal Zeit für Werbung. Die Melody Four mit Lol Coxil loben ein französisches Getränk in höchsten Tönen. Perrier Water for us, pure with exquisite taste. Perrier Water for Perrier Water for gurgling, gurgling, sparkling, gurgling, Perrier Water for us. The Melody Four say Perrier Water forever. Einer der vielen spaßigen Momente auf der Mini-LP TV Mary von den Melody Four, einer Platte, auf der bekannte Fernsehmelodien und Werbemusik durch den Kakao gezogen werden. Mitte der 70er Jahre hatte sich in der Rockmusik ein zum Teil fataler Hang zu endlos langen Stücken, Improvisationen oder klassisch orientierten Suiten verbreitet. Die Punks hatten davon die Nase voll, es musste wieder kurz, hart und schnell zugehen. Punk, Marke Amerika 1976. Die Ramones und? Oh, Von Didier Lockwood, dem französischen Jazzrock-Geiger, stammte dieser kleine Walzer. Zebulon Dance hieß das Stück von seiner 89er CD mit Kinderliedern. Man erinnert sich vielleicht, Zebulon war jener kleine Kerl mit einer Sprungfeder statt Beinen aus der Puppenfilmserie Das Zauberkarussell. Bleiben wir noch etwas bei Kindern. Die folgenden Minuten Musik sind alle unter zum Teil maßgeblicher Beteiligung von Kindern entstanden. Und der Rhythmus des folgenden Stücks ist sogar unlängst von einer englischen oder amerikanischen Band gesampelt oder geklaut worden. Auf geht's zu Grover, Big Bird, Oscar the Grouch und Ernie and Bird. Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter Das Klavier bei diesem Stück von Adrian Belews LP The Lone Rhino spielte seine damals vierjährige Tochter Audie Belew. Belew hatte wohl einen Rekorder samt Mikro laufen, als seine Tochter eines Nachts auf den Bahamas diese Musik auf dem Klavier spielte. Vater Belew hielt nur das Halbpedal des Klaviers und lauschte verzückt. Später spielte er noch einen Gitarrenpart zur Klaviermusik seiner Tochter hinzu. Die Cembalo-Klänge und der französische Kindergesang stammten von der Nico-LP Desert Shore aus dem Jahre 1971. Die Stimme gehörte Nicos Sohn Ari, Cembalo spielte John Cale. Die A-Cappella-Version von Somewhere Over the Rainbow wurde von Louisa Michaels gesungen, von der Step One Nursery School. Zu finden ist dieses wunderbar unschuldige Stück Musik kurioserweise auf einer LP der Band Negative Land aus den USA. Shel Silverstein ist den meisten durch seine Texterarbeit für Dr. Hook and the Medicine Show bekannt. Er hat allerdings auch einige Soloplatten mit Gedichten und Musik veröffentlicht. Die folgende Aufforderung, doch in ein verlassenes Haus in unheimlicher Umgebung einzutreten, stammt von einer seltenen Picture Disc. Enter this deserted house, but please walk softly as you do. Frogs dwell here, and crickets too. Ain't no ceiling, only blue. Jays dwell here, and sunbeams too. Floors are flowers, take a few. Ferns grow here, and daisies too. Bats dwell here, and hoot owls too. Gnomes dwell here, and goblins too. Oh, my child, I thought you knew. I dwell here, and so do you. Yeah. Das war noch einmal Musik aus Film, zuletzt ein Ausschnitt aus Lunch Lizard John Lurys Musik zum Jim Jarmusch-Film Stranger Than Paradise. Er trägt den bemerkenswerten Titel »Eine Frau kann dich in ein Universum, in ein anderes Universum bringen. Manchmal lässt sie dich einfach auch da.« Davor gab's Filmmusik von Raymond Alessandrini und nach Shel Silversteins Gedicht waren zwei Ausschnitte aus der Musik zu hören, die die französische Gruppe Art Zoid 1989 für den alten Murnau-Film Nosferatu nachkomponiert hatte. Und hier Harry James und sein Orchester mit einer Miniaturfassung von Rimsky-Korsakows Hummelflug. '67 brachten The Who ihr halbes Konzeptalbum The Who Sell Out heraus. Zwischen den, in Anführungsstrichen, normalen Who-Songs tauchten auch immer wieder kurze Jingles vom Piratensender Radio London auf und einige Werbespot-Parodien. Noch einmal Zeit also für Reklame. Heinz Baked Beans, um die geht es hier. Die können auf dem Cover der LP bewundert werden. Sänger Roger Daltrey ließ sich gleich in einer ganzen Wanne voll dieser Bohnen samt ekliger roter Soße fotografieren. Wonderful Radio London. Whoopee. What's for tea, ma'am? What's for tea, darling? Darling, I said, what's for tea? What's for tea, daughter? Nicht nein, ein Schluck Wein, da sag ich nicht nein, nicht nein. Hör ich ein Entenquark, lauf ich gleich hin. Hör ich kein Entenquark, bleib ich, wo ich bin. Hör ich ein Entenquark, lauf ich gleich hin. Hör ich kein Entenquark, bleib ich, wo ich bin. Ist zu spät, da ist Hündchen nötig, drum sind wir erbötig, alles so zu machen, dass es nochmal geht. Da ist schon wieder ein neuer hässlicher Fleck am Gemäuer, das ist nicht gut, gar nicht gut. Da sind neue Risse, lauter Hindernisse, da ist nötig, dass man etwas tut. Doch endlich aufwärts ginge, diese fürchterlichen Sprünge sind nicht gut, gar nicht gut. Da ist Tünchen nötig, frische Tünchen nötig, wenn der Saustall einfällt, ist zu spät. Gebt uns Tünchen und wir sind erbötig, alles so zu machen, dass es nochmal geht. Hier ist Tünchen, macht nur kein Geschrei, jetzt steht Tünchen Tag und Nacht bereit. Hier ist Tünche, da wird alles neu. Und dann habt ihr eure neue Zeit. Nach der Reklame von The Who verbeugte sich die deutsche Band Fenton Wales kurz vor Bo Diddley. Max Gold inszenierte dann mit Foyer des Arts ein Mini-Hörspiel über Familie und Beatmusik. Und Harald Sack-Ziegler hat mir mit seiner verspielten Musik schon oft ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Zwei kurze Episoden, nämlich Ein Schluck und das Stück Entenquack, durften deshalb an dieser Stelle nicht fehlen. Eine kurze Free-Funk-Explosion der Jugglers leitete dann über zu einem seltsam bewegenden und unheimlichen Stück von The Blech. So viel geliebt, Teil 1, erschien 1989. Solid Swineherd coverten abschließend das schon etwas ältere Lied Von der Tünche von Bert Brecht und Hans Eichler. Tja, in der Tat merkwürdig, wie aktuell Brecht immer wieder klingt. Wie heißt es da doch? Wenn's doch endlich aufwärts ginge, diese fürchterlichen Sprünge sind nicht gut, gar nicht gut. Da ist Tünche nötig, frische Tünche nötig. Wenn der Saustall einfällt, ist zu spät. Gebt uns Tünche und wir sind erbötig, alles so zu machen, dass es nochmal geht. Hier ist Tünche, mach doch kein Geschrei. Hier steht Tünche Tag und Nacht bereit. Hier ist Tünche, da wird alles neu. Und dann habt ihr eure neue Zeit. Und noch einmal Bert Brecht. In such a country Bert Brecht mit dem Titel On Suicide. Das war das Ukulele Orchestra of Great Britain mit ihrer englischen Übersetzung von Bert Brechts Text über den Selbstmord. Aber es wird ja Frühling und mit France Gall und Laura Nero kann man schon trübe Gedanken vertreiben. Noch einmal Laura Nero und LaBelle mit I Met Him on a Sunday. Am Abschluss dieser Soundcheck-Ausgabe mit musikalischen Miniaturen steht das Stück, das wiederum die Inspiration für die Sammel-LP mit Miniaturen von Morgan Fischer war. Von dieser Platte war ja in der ersten Stunde schon etwas zu hören. 1955 hatte Pete Seeger eine Platte mit seinen Versionen klassischer Musikstücke und Popsongs aufgenommen. Unter anderem dieses wunderschöne Banjo-Stück auch auf seiner Miniatures-LP veröffentlichen können, von Morgan Fischer. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.